Halleluja. Wie gut, wieder zusammen zu sein und ja, in der Gegenwart Gottes zu sein, sein Wort zu hören und aufzufahren. Ja, wir sind bestimmt, wirklich aufzufahren mit ihm, nicht am Boden zu bleiben, nicht wie Hühner, wie ein Huhn herumzupicken, sondern wirklich unsere Flügel zu erheben und zu fliegen. Und das Gute ist, Adler vom Natürlichen sind ja Einzelwesen, ja, die alleine fliegen. Aber das Gute ist, wir sind erlöst von Einzelfliegen, erlöst, isoliert irgendwo rumzufliegen, sondern wir dürfen zusammen fliegen. Wir dürfen in dieser Einheit, und ich glaube, das ist das, was Gott in dieser Zeit macht, dass er wirklich die Liebe auf ein neues Niveau hebt, damit wir zusammen fliegen. Gott möchte, dass wir zusammen fliegen und dass einer den anderen beim Fliegen ermutigt und nicht froh ist, wenn einer unter ihm noch 300 Meter fliegt, sondern ihn ermutigt, kommet hoch, dass wir einander ermutigen, einfach wenn du einen Bruder, eine Schwester siehst, die gerade vielleicht gerade im Sinkflug oder wo auch immer, ja, vielleicht kurz mal seelisch abgebogen oder so ist, dann ermutige, weil wir sind wirklich geboren, um Ermutiger zu sein, um zu ermuntern, um aufzubauen. Ja, wir bauen einander auf. Halleluja. Und geben wirklich das Beste, was uns Gott gegeben hat. Und ja, dies ist die Zeit, in der sein Leib gebaut wird und stark wird. Das Sehnen von Jesus ist, dass wir reif werden und stark werden. Dass wir immer mehr aus diesen seelischen Gefilden herauskommen und in den Geist wirklich hineinkommen, wo wir drüber stehen, auch über vielem. Und Gott möchte, dass wir da aufwachsen, das, was uns vor einem Jahr vielleicht noch völlig runtergebracht hätte, dass wir heute sagen, oh ja, das toucht mich eigentlich jetzt nicht mehr sehr stark. Und deshalb lass uns jede Herausforderung, mit der wir vielleicht konfrontiert werden, nehmen, um stärker zu werden. Also Gott lässt es zu. Gott schickt ja diese Sachen nicht, aber Gott lässt es zu, damit wir in unsere eigentliche Bestimmung und Berufung hineinkommen. Und er will einen starken Leib. Er will einen starken Leib. Er möchte dich stark sehen. Er möchte dich nicht schwach sehen, sondern er möchte dich stark sehen. Aber das ist auch das ist seine Aufgabe natürlich und es ist unsere Aufgabe und es ist auch die Aufgabe voneinander. Einander stark sehen zu wollen, diesen Leib, diese Braut ohne Flecken und Runzeln zu sehen. Und dass wir auch einander im Geist schon sehen, ja, dass wir einander nicht die großen Flecken, ja, die vielleicht noch da sind oder die starken Runzeln. Du fragst, welche Runzeln, welche Flecken? Meine ich jetzt im Geist, meine ich nicht im Natürlichen. Sondern selbst wenn da noch was ist und dass wir trotzdem wirklich einander im Glauben sehen, im Glauben hochsprechen und wissen, Gott ist für uns, Gott ist für jeden Einzelnen. Und ja, er möchte, dass jeder Einzelne wirklich in seine Bestimmung hineintritt. Weil ich hatte heute diesen Vers aus Lukas 4, 18, hat Jesus gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und so wer auf Jesus ist, ist er auf uns. Der Geist des Herrn ist auf uns und er ist in uns, um den Armen gute Botschaft zu bringen, um die Gefangenen. Ich habe im Lobpreis ganz viele Gefangene noch gesehen, also in der Welt Gefangene. Um die Gefangenen Freiheit auszurufen, den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und ein angenehmes, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wir leben im Gnadenjahr. Es ist noch Gnade. Es ist Gnade. Oh, es ist Gnadenzeit noch. Und es ist so wichtig, dass wir Gnade geben. Dass wir einander Gnade geben und auch, dass wir uns selber Gnade geben. Das ist auch wichtig. Halleluja. Manchmal geben wir anderen Gnade, aber mit uns selber sind wir komplett gnadenlos. Und es geht nicht, oder manche sind mit sich voller Gnade, aber mit anderen komplett gnadenlos. Geht auch nicht. wir sind in diesem Gnadenjahr, und in diesem Gnadenjahr nutzen wir diese Möglichkeit, diese Gnade weiterzugeben, diese unverdiente Gunst weiterzugeben an die Menschen, die noch gefangen sind. Ich habe wirklich wie ein Heer, eine unzählbare Menge gesehen, die noch in Gefangenschaft ist. Und du und ich, wir haben die ultimative, wunderbare Aufgabe, einfach diese Menschen aus der Gefangenschaft in die Freiheit hinzusenden. Mit Worten, die wir sprechen, mit Blicken, die wir ihnen geben, mit Liebe, die wir ihnen schenken, mit Gnade, die wir ihnen geben. Auch wenn wir sehen, sie sind noch komplett gebunden, haben noch 1000 Götzen in ihrem Leben, dann strecken wir die Hand aus und richten nicht und verurteilen nicht, sondern wir ziehen sie da raus, ja, wir ziehen sie raus, wir ziehen sie raus, wir ziehen sie raus aus der Dunkelheit, wir ziehen sie raus aus der Verlorenheit, wir ziehen sie raus aus der Sklaverei, wir ziehen sie raus, da wo sie noch in Ängsten gebunden sind oder in Unfreiheiten oder in Wut und Zorn, egal, weil wir befreit sind, weißt du, was Gott alles schon in uns gemacht hat? Weißt du, beschwer dich nicht dauernd beim Herrn und sag, ja, du musst aber noch viel bei mir machen. Okay, vielleicht, ja, sicher, natürlich. Natürlich muss er noch viel an uns machen. Aber sag auch mal zwischendurch, danke für alles, was du schon an mir gemacht hast. Der Herr hat schon so viel an uns gemacht. Und weißt du, an jedem Herz, das offen ist, da kann er alles machen. Und es ist so wunderbar. Und lass uns ihm wirklich dafür danken, für das große Werk, das er schon an uns getan hat. Und das er noch weiter tut. Wir sind erst am Anfang. Halleluja. Wir fangen gerade so erst an. Anfang 20, im besten Jahren. Und alles liegt vor uns. Ja, so sieh dein Leben. Einfach nicht, beurteile dich nicht ständig von deinem natürlichen Alter aus. Das ist gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht so wichtig. Das hat schon Gott zu Jeremia gesagt. Er sagt nicht, ich bin zu jung. Und zu anderen sagt nicht, ich bin zu alt. Sondern sag einfach Ja zu mir. Ja zu dem, was ich mit dir vorhabe. Ja zu dem, wo du gerade bist und wie ich dich gerade gebrauchen kann. Und sag Danke. Danke für alles, was du in mir tust. Danke für das, was du in meinem Umfeld tust, was du schon getan hast. Und ich sehe die Menschen auch in meinem Umfeld. Ich sehe sie schon befreit. Ich sehe sie schon geheilt. Ich sehe sie schon im Reich Gottes. Ich sehe sie schon. Lass uns diesen Blick haben, nicht die Menschen festzulegen in dem Zustand, in dem sie sich gerade befinden, sondern in dem, was Gott für sie hat, was er für sie hat. Weil er macht aus Gefangenen Befreite, so wie er es aus uns gemacht hat. Halleluja, bist du dankbar, dass er dich befreit hat, geheilt hat, gerecht gemacht hat, in sein Reich versetzt hat. Ja, dass du die absolute, man kann gar nicht sagen, Sechser im Lotto, ja, also das ist ein lächerlich dagegen, gegen das, was er dir gegeben hat. Und das geben wir weiter. Wir geben diese Gnadenbotschaft, diese Gnade, diese Liebe, diese unverdiente Gunst weiter in diesem Gnadenjahr, in dem wir jetzt leben. Halleluja. Und lass uns verschwenderisch sein. Weißt du, Gott ist verschwenderisch mit uns. Er ist verschwenderisch in seiner Liebe. Er ist verschwenderisch in seiner Großzügigkeit. Und lass uns genauso verschwenderisch sein in unserer Großzügigkeit, die Gottes Großzügigkeit ist, in unserer Liebe, die wir anderen geben, in unserer Gnade, die wir weitergeben, in unserer Ermutigung, die wir anderen weitergeben. Halleluja! Was für ein mächtiger Tag, was für ein mächtiges Jahr, Gnadenjahr, in dem wir leben. Und wie wunderbar ist es jetzt, auf diesem Planeten zu sein, jetzt zu leben, auf diesem Planeten, in dieser speziellen, wunderbaren, starken, stärksten Zeit, die es je gegeben hat. Und du bist dabei. Halleluja. Und Gott braucht dich. Amen. Amen. Wir sind alle dabei. Amen. Amen. Weißt du, Gott hat mit jedem Einzelnen von uns wirklich was Gewaltiges vor. Ja, mit jedem Einzelnen, ja. Das ist einfach, ja, was er mir vorher so aufs Herz gegeben hat. Jeder Einzelne ist wirklich wichtig, ja. Unabhängig von irgendeiner Position im Leib Christi, ja. Oder egal, was du machst oder nicht machst, ja. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau wirklich auf das, was Gott dir gegeben hat. Weil das ist entscheidend für dein Leben. Weißt du, es hilft dir nichts, dich zu vergleichen und einfach zu schauen, was der hat oder was der vielleicht auch nicht hat. Ja, aber meistens ist es ja so rum, zu schauen, was der hat und was ich nicht habe. Ja, aber schau doch drauf auf das, was Gott dir gegeben hat. Ja, das sind alles Dinge, die anderen um dich rum nicht haben. Ja, und das gilt's zu entdecken. Das gilt's wirklich zu entwickeln. Ja, das ist ja einfach, jeder von uns ist wirklich neu geschaffen aus Gott. Ja, Geist aus Gott. Und jeder von uns hat von unserem himmlischen Vater wirklich was ganz Besonderes, was ganz Persönliches bekommen. Ja, und das möchte wirklich, dass Gott, dass das hervorkommt in jedem Einzelnen von uns. Das ist das, was er hervorbringen möchte. Durch dich, durch mich, durch jeden Einzelnen. Ja, er hat ja jeden von uns auch irgendwo anders hingesetzt. Ja, er hat auch uns hier in Deutschland gesetzt und er hat andere Christen in Amerika, in China oder sonst wo in der Welt hingesetzt. Jeder von uns wirklich, der wiedergeboren wurde, wurde ja von Gott an einen bestimmten Platz gesetzt. Ja, ich meine, ich finde es schon generell faszinierend, wenn du mal die Statistiken dir angeschaut hast über die Geburten, das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Allein das sprengt deinen Verstand, weil das überhaupt, du von natürlichen kriegst du das überhaupt nicht gebacken, wie das überhaupt bei 50% sein kann. Also rechnerisch ist nicht ganz exakt 50, sind 50, irgendwas zu 49, irgendwas, ja. Aber das hat natürlich auch irgendwelche natürlichen Gründe, ja, also in Ländern, wo, ja, was auch immer, ist auch nicht so wichtig, ja, aber allein das, ja, ich meine, Gott hält einfach die Welt in seiner Hand, ja, Gott ist wirklich derjenige, der bestimmt, ja, und Gott ist derjenige, der jeden von uns erschaffen hat, Gott ist derjenige, der jeden von uns wirklich spezifisch eine Berufung gegeben hat, spezifisch Begabung gegeben hat, ja, und Gott möchte, dass wir das entdecken, Gott möchte, dass wir das entwickeln, ja, und so können wirklich jeder Einzelne von uns wirklich stark werden, erstarken, sodass wir dann als Gemeinschaft wirklich, weißt du, ich meine, wenn wir als Gemeinschaft stark werden wollen, erfordert es, dass jeder Einzelne stark wird. Ja, weil auch eine Gemeinschaft da im Geist, weißt du, kannst du wie im Natürlichen sehen, hängt einfach davon ab, wie stark die einzelnen Glieder sind. Ja, es ist so, weißt du, wie viel Autorität wir im Geist ausüben können in unserer Region, in unserem Land und darüber hinaus, hängt davon ab, wie stark die Einzelnen sind. Ja, weißt du, kann keiner von uns alleine machen. Ja, auch unsere Pastoren nicht. Weißt du, das funktioniert wirklich in Gemeinschaft. Gott hat uns zusammengesetzt. Ja, und genauso, ich meine, das geht ja weiter auf den ganzen Leib Christi, weltweit. Ja, aber wenn wir hier bei Glory Life uns versammeln, ja, weißt du, dann hängt es schon auch davon ab, wie stark jeder Einzelne wirklich steht, wie stark jeder Einzelne einfach geht. Ja, und umso stärker können wir als Gemeinschaft auch wachsen, umso effektiver können wir auch als geistliche Gemeinschaft sein. Ja? Deswegen ist es schon wichtig, dein persönliches Leben mit Gott. Es ist schon wichtig. Ja? Weißt du, betrachte dich nicht so minderwertig, dass du denkst, ja, weiß ich, auf mich kommt es nicht an, wenn ich jetzt halt mal nicht so gut drauf bin, dann ist es halt auch mal so. Ja? Ich sage nichts dagegen, dass du nicht immer Top-Level, 100% komplett gut drauf sein musst. Ja? Aber sei dir dessen bewusst und achte darauf, ja. Weißt du, jeder von uns hat wirklich auch eine Verantwortung, ja, für uns selber und sei dir wirklich dessen im Klaren, dass diese Verantwortung für dich selber Auswirkungen hat auf die Gemeinschaft, ja. Weißt du, wenn jeder Einzelne von uns wirklich klar ist, wenn jeder von uns steht, wenn jeder von uns gefüllt ist, weißt du, dann steigt der Pegel insgesamt. Ja. Also, weißt du, und mach dir das bewusst, füll dich. Verlass dich da nicht auf andere. Ja, will ich dir auch mal sagen. Ich meine, wir haben Pastoren, wir haben Leiterschaft. Das sind alles Implementierungen von Gott gegeben. Aber verlass dich nicht auf andere, was dein persönliches geistliches Leben betrifft. Ja. Sondern, weißt du, setz du dich hin, ja, such die Gemeinschaft mit deinem Vater, geh ins Wort Gottes, füll dich, ja, nimm dir Zeiten, wo du da wirklich dich hinsetzt, weißt du, mit deinem Vater Gemeinschaft hast. Mach das, weil das ist wichtig. Das ist wichtig, weißt du, wir als Gemeinschaft brauchen das, dass du persönlich dich stärkst, ja. Weißt du, betrachte dich als diesen Teil der Gemeinschaft, ja. Das, du lebst nicht nur für dich, sondern du lebst für den Leib Christi, ja. Also er hat uns alle zusammengesetzt. Deswegen schau wirklich, ja, und entwickle das. Lass das auch von Gott dir zeigen. Und wenn du Hilfe brauchst, wir sind hier da, ja, um wirklich uns gegenseitig auch zu stützen, zu unterstützen, ja. Aber hab wirklich an dich den Anspruch, ja, dass du sagst, ich will, ja, und unser Ziel ist wirklich so zu sein wie Jesus, ja. Das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch, ja. Und da, das ist die Richtung, ja, dass mal irgendwas kommt, dass mal irgendwas fliegt, dass mal irgendwas, ja, vielleicht durcheinander kommt oder du vom Verstand her gerade irgendwie denkst, ich keine Ahnung, was hier passiert. Das macht nichts, ja, solange du die Richtung kennst. Ja, solange du die Richtung kennst, ja. Wenn du weißt, wenn dein Fokus wirklich klar ist, du wirklich ausgerichtet bist auf Jesus, ja, auf ihn, auf das Erlösungswerk, ja, weißt du, wenn dann irgendwelche Zweifel kommen, völlig wurscht, ja, schau auf ihn, ja, was er vollbracht hat, was er dir gegeben hat, weißt du, wir sind neu geschaffen, neu geboren aus Gott, ja, schau auf das, schau auf diese Wahrheit, ja, und so gehen wir vorwärts. Amen, Amen. So gehen wir vorwärts. Wir sind Nachfolger Jesu, weißt du? Folgst du Jesus nach? Und ich habe so, den kennt man so an der Arbeit, weißt du, es gibt so zwei Arten von Leuten bei der Arbeit oder wie Leute arbeiten. Es gibt so grob zwei Arten. Die einen sind so, ja, ich bin da, okay, wenn ich einen Auftrag kriege oder wenn der Chef mir sagt, mach das und das, dann mache ich das. So, und wenn nichts reinkommt, wenn nichts gibt, dann sitze ich halt da, dreh Däumchen, trink Kaffee. Und dann gibt's so andere, das merkst du vor allem bei vielen, vielen, die neu sind und dann, oder manchmal, wenn Leute neu sind und die sind schneller als die anderen in den Sachen drin, weil die sagen nicht so, okay, ich warte bis man mir sagt, was ich tun soll, sondern die sagen, okay, wie mache ich das und wie sind das und das und das. Die suchen sich diese Arbeit selber, weißt du, die sagen, okay, ich guck nach Zeuge, weißt du, und die sind ja beide vom Verhältnis, also Arbeitsverhältnis haben die ja beides gleich. Es sind beides Mitarbeiter der Firma. Meistens sind es jetzt nicht die großen Chefs gleich, wobei letztere natürlich dann schon schneller aufsteigen. Das merkst du dann auch. Und ich glaube, weißt du, wenn wir Gott nachfolgen, ist es genauso. Weißt du, du kannst es so machen, dass du sagst, okay, Gott, ich bin hier. Wenn's was gibt, du rufst mich. Und ich glaube, zu oft sind wir so, ja, okay, wenn Gott zu mir sprechen will, kann er machen, sein Ding, ich folge ihm nach, ja, so passiv, ja, okay, ich bin da, falls du was brauchst und bis dahin gehe ich so meinen Dingen nach. Und ich glaube, das ist nicht so, was Gott von uns will. Es ist dann auch, ich habe es jetzt bei Samuel irgendwie gelesen, die Tage, da war ja Samuel, wurde ja von, hat seine Mutter ja nach den Herrn um ihn gebeten und dann ihn quasi dem Herrn auch gewidmet. Und wurde dann bei Eli aufgezogen und es heißt dann irgendwie, ja, das Sprechen des Herrn oder ich glaube Gesichte waren selten in dieser Zeit. Und man liest da oft drüber, es heißt ja auch zwischen Jesus und im Alten Testament, dass halt da Gott 400 Jahre lang nicht gesprochen hat. Und man muss sich dann mal fragen, okay, war das Gottes Entscheidung? War das so, hat er irgendwie so gesagt, okay, jetzt ist mal Sendepause, jetzt habe ich genug geredet? Oder was ist da passiert? Und weißt du, ich glaube, es ist in vielen Fällen nicht so gewesen, dass Gott gesagt hat, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt rede ich nicht mehr, sondern dass es einfach niemanden gab, der gehört hat, dass es niemanden gab, der sich ausgestreckt hat. Du siehst es auch bei Samuel, da war es damals, der Eli, der war schon so ein bisschen, hat nicht mehr so viel gemacht, einfach so seine Arbeit erfüllt und seine Söhne haben ganz andere Sachen gemacht und der hat ihn nicht mal mehr zurechtgewiesen, hat halt gesagt, okay, ist halt so. Weißt du, und da war halt keiner, der sich danach ausgestreckt hat, da war keiner, der gesagt hat, ich will wissen, was der Herr sagt, weißt du? Und Samuel war dann, glaub, war der noch recht jung in seiner kindlichen Weise, hat auf einmal gehört, wie Gott ihn gerufen hat und hat sich, weil keiner das kannte, hat er sich gefragt, okay, hat gedacht, okay, Eli hat mich gerufen und ist dann immer wieder zu ihm, bis Eli selber dann gecheckt hat, okay, der kommt hier immer wieder und wieder, wahrscheinlich ruft ihn der Herr. Und weißt du, es ist, weißt du, du musst da bereit sein, musst aber auch und dich ausstrecken. Ich habe es oft bei mir auch, dass ich mir denke, okay, ja, nachfolgen Jesus, ja, du weißt ja, wo ich bin, oder? Das, da kommt man so leicht rein, dass man so denkt, ich bin bereit, ja, ich bin bereit, so. Und dann steht man nur da und wartet. Aber weißt du, es braucht, glaube ich, auch so ein Gehen, auch weißt du, auch mal, ja, ich weiß nicht, einfach Schritte gehen, einfach sagen, okay, was kann ich tun? Weißt du, wenn du jetzt jemand bist, der das Sprechen Gottes nicht so hört, sagst, okay, ich habe das halt nicht so, dann streck dich danach aus. Weißt du, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du bist sein Schaf, du bist Teil seiner Herde, du hörst seine Stimme, hat Jesus so gesagt. Weißt du, Jesus lügt nicht. Also du kannst ihn hören, weißt du, vielleicht hörst du ihn anders, vielleicht gibt es da andere Wege, wie er zu dir redet, vielleicht würdest du das nicht als klassisch Sprechen des Herrn, aber vielleicht hast du Eindrücke oder du hast irgendwelche Ideen, die dir kommen oder irgendwas, wo du weißt, hey, das ist nicht von mir gekommen jetzt. Und aber da musst du nicht nach ausstrecken, weißt du, du musst danach, das, du musst es ziehen, das ist nicht, weißt du, das heißt, den Sein gibt es der Herr im Schlaf, aber weißt du, ich glaube, das braucht auch so eine Haltung von Ziehen. Weißt du, es ist nicht, du legst dich hin und drehst Däumchen und machst nichts und dann fliegt dir alles zu. Da braucht schon eine Haltung von dir, wo du dich auch noch ausstreckst, wo du sagst, ich will das. Weil, weißt du, Gott wird sich dir nicht überstülpen. Und er wird sich dir nicht überstülpen. Du musst schon zu ihm kommen, musst schon sagen, hey, ich will das, ich will dir nachfolgen. Ja, also es ist wirklich, und weißt du, es ist Nachfolgen, weißt du, du ordnest dich dem auch unter. Es ist auch, kann sein, dass du sagst, hey, ich weiß schon voll, was ich mit dem Herrn machen will, ich mache diesen Dienst und das ist voll mein Ding. Und dann gehst du da richtig rein und irgendwie am Ende machst es nur noch du. Nein, es ist auch nicht, du kannst es auch nicht trennen. Ich habe es so, das ist manchmal so, gibt es ja Leute, die sich so über theologisch und apologetisch irgendwie so Gedanken machen. Und da gibt es immer so dieses, die Güte, dass Gott gut ist. Und dann sagt man, ja, das ist ja per Definition so, weil Gott Gott ist. Deswegen ist, was er sagt, gut. Das heißt, wenn Gott irgendwie ganz komische Ansichten hätte, dann wäre das auch gut, weil er halt Gott ist. Und das ist so, finde ich, irgendwo ein Trugschluss, weil du trennst da die Güte Gottes von Gott selbst. Und weißt du, es ist so, du kannst Gott nicht von seinen Eigenschaften trennen. Das siehst du auch in der Welt. Weißt du, da versucht man es zu trennen. Da sagt man ja, weißt du, Gott ist Liebe. Du kannst Liebe nicht von Gott trennen. Weißt du, sonst hast du irgendwie so Liebe-Zeug, was am Ende gar nichts mehr bedeutet. Und deswegen kannst du Gott nicht von sich selbst trennen. Du kannst auch deinen Auftrag, den Gott für dich hat, den kannst du nicht von Gott selber trennen. Du kannst nicht sagen, okay, Gott, gib mir den Auftrag, den du für mich hast und dann mache ich das und dann treffen wir uns im Himmel wieder. Weil du siehst es in der Bibel, immer wieder war das so der Ansatz, den viele gewählt haben. Das Volk Israel war am Berg Gottes und hat so gesehen, wie Gott so ist. Und da haben sie gesagt, Mose, okay, du gehst dahin, du holst die Anweisungen und wir machen dann. Aber der soll uns ein bisschen fernbleiben. Das ist ein bisschen zu heftig für uns. Und weißt du, das ist immer diese Tendenz zu sagen, okay, ich brauche meine Anweisung, ich weiß, was ich zu tun habe und dann lasse ich Gott einen guten Mann sein und mach das. Aber weißt du, du kannst es nicht trennen. Weißt, wenn du Gottes Auftrag erfüllen willst, dann musst du ihn mit einbeziehen. Weißt du, dann musst du auch die Zeit mit ihm verbringen, musst du da eng an seinem Herzen sein, weil es du kannst, weißt du, mit Geboten und Regeln und all das, damit kannst, das ist vielleicht besser, als wenn du keine befolgst, aber weißt du, da kriegst du nicht das ganz Reine, weißt du, diesen feinen Schliff, diese Balance. Wenn du es dir anguckst, da sind manchmal so Dinge, auch wo Jesus getan hat, wo die Pharisäer gesagt haben, oh, aber das war gegen das Gesetz, das war gegen das Gesetz, war es aber nicht. Und es war einfach eine feine Linie, die er gefahren ist, die genau das Richtige zu tun war, die genau das war, was von Gott war, die du aber, wenn du das Gesetz noch so auslegst, noch so lange studierst, nie draufgekommen wärst. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du Gott mit einbeziehst in allem, weißt du, und dass du das aktiv machst, dass du da sagst, hey, ja, ich denke dann immer wieder auch Benny Hinn, der so gesagt hat, ja, guten Morgen, Heiliger Geist, weißt du, dass du morgens schon aufstehst, hey, guten Morgen, Heiliger Geist, was gibt's heute zu tun, was liegt an? Und nicht dann sagst, okay, jetzt habe ich es am Morgen gemacht, habe meinen Plan gekriegt, alles aufgeschrieben und jetzt geht's los, sondern einfach immer in dieser Verbindung bist. Immer in dieser Verbindung. Weißt du, wir haben die 21-Tage-Challenge, wo wir sagen, okay, jeden Tag gehen wir rein. Aber das Ziel ist auch, drin zu bleiben. Weißt du, ich weiß, du kannst jetzt nicht an der Arbeit deine Geschäftsbesprechung oder was du da hast haben und dann immer Glory, Glory oder sowas. Aber du kannst, weißt du, du kannst angeschlossen sein. Du kannst innerlich permanent angeschlossen sein. Permanent kannst du angeschlossen sein. Und das muss man einfach trainieren, weißt du? Das muss man üben. Und dann ist es irgendwann, geht es ins Natürliche über. Geht es irgendwie? Fürs Wochenende hatten wir so Impulse weitergegeben, auch da ging es auch um Vollwerden im Geist. Und irgendwie hatte ich auf dem Herzen, über dieses Jesus-Gebet zu sprechen, wo man eigentlich immer den Namen Jesus so vor sich her betet. Und das hat mich so interessiert, wie das auch zustande gekommen ist. Und dann halt so bei Mönchen, wie die das praktiziert haben. Und da sind Leute so tief gegangen, dass sie dann irgendwann das komplett im Unterbewusstsein haben. Dass die gar nicht mehr merken, dass sie immer wieder den Namen Jesus beten. Und weißt du, das ist so angeschlossen sein, dass du manchmal gar nicht mehr merkst, dass du im Himmel bist. Weißt du, dass es so für dich so schon so ganz normal ist, dass du nicht mehr dich ausstrecken musst, weil du schon immer drin bist. Und weißt du, das kommt nicht von heute auf morgen, aber da musst du reinpressen, da musst du dich nach ausstrecken und dann, weißt du, dann ist es nicht mehr eine Herausforderung, sondern dann ist es wirklich, dann geht's einfach über. Ja, Amen. Ja, wow. Ich gehe weiter mit so das Strecken an Gott, ja, dass wir immer so halt tiefer in ihm reingehen. Und da beziehe ich mich auf Psalm 42, wo es sagt, wie dem Hirsch, also auf dem frisches Wasser, ja, suchst. Ja, da möchte ich auch so, ja, Gott will ich dir so ich versuche nochmal so zu erinnern, wie das geht. Ja, da habe ich auch Sehnsucht nach Gott. Ja, so es geht auch um die Sehnsucht nach Gott, Gott zu erkennen, Gott mehr kennenzulernen. Ich finde, das Psalm 42 versucht das irgendwie auch gut zusammenzufassen, weil wenn du weitergehst, kommt so halt ein Teil. Ich bin traurig und ich weiß nicht, warum mein Herz so schwer ist. Aber an Gott will ich hoffen und an ihm will ich schon, also ihm schon danken. Also es geht schon halt, es kommt auch manchmal schwierige Zeiten, es kommt nochmal schwierige Situationen, ja. Manchmal weißt du keine Lösung dafür für irgendwas. Aber es ist nochmal so die Ermutigung, dass du hoffst an Gott, so an Gott will ich hoffen und ich will ihm nochmal weiter danken, weil ja, mein Leben in seinen Händen liegt, ja. Also das ist schon stark und mächtig zu wissen, dass, hey, schlussendlich dein Leben auch in Gottes Hand liegt, ja. Ja, ich wollte auch so halt das mit einem Traum, den ich hätte, drauf beziehen. Und zwar, ich hatte einen Traum, also ich war beim Strand oder irgendwie beim Ufer. Und ich habe mich vorbereitet, also schwimmen zu gehen, ja. Ja, und als ich mich vorbereitet, ich habe mich gewechselt und sowas, damit ich so halt so dieses Schwimmkostüm habe. Und als ich mich vorbereitet, war plötzlich das Wasser weg, also es gab nichts, ja. Ja, ja, das ist, ja. Ja, also es war alles wieder trocken. Aber auf einmal sah ich ein weißes Flugzeug, die von Himmel herabkommen, ganz schnell mit so einer hohen Geschwindigkeit. Und es ging ins Wasser rein, war jetzt im Meer, also die tiefen Platz, wo das Wasser gibt, ja. Und die Flugzeug ist tiefer hinein, alles dann wieder rein. Und nach ein paar Sekunden ist das dann wieder hochgezogen. Also das ist ein Wunder. Also so, ja, dass das Flugzeug so reinkam und dann wieder raus. Und dann habe ich mich gewundert, was das bedeutet, weil das war ein weißes Flugzeug, ja. Und dann später habe ich gesehen, halt so, dass ich in einem Boot war mit halt so einer Gruppe von Leuten. Und die war halt so die Taucher halt, war eine Boot, die Taucher trainiert hat, tiefer hineinzutauchen und rauszukommen. Ja. Und der Leiter hat zu mir gesagt, hey, willkommen im Team. Und dann das hat so irgendwie geteilt mit zwei Leuten. Einer schaut draus und die andere taucht hinein und wieder raus. Ja, und dann habe ich mich so halt so, ja, am Anfang, ja, habe ich nicht kapiert, was das bedeutet. Aber halt so ein paar Ideen hatte ich schon. Aber im Nachhinein kam halt so, Gott will, dass wir tiefer hinein in sein Wort reingehen. Er möchte uns auch das, sein Herz, ja, zeigen, was da drin gibt. Und wenn du, ja, Pastor Georgs Buch liest, das dritte im Zentrum der Herrlichkeit, er sagt, wenn wir tiefer hinein in seine Liebe hineinfallen, dann erkennen wir Gott und sein Wesen, ja. Und er gibt uns dann die Kraft, auch wieder hochzufliegen. Sag so, wie die Adler hochfliegen, ja. Dass, wenn wir tiefer hinein in ihm fällt, können wir dann weiter, also von das Wasser oder irgendwo, wo wir sind, rauffliegen, ja. Siehst du, also das einzige Weg hoch ist, tiefer hinein reinzufallen, ja. Und das ist schon gut zu wissen, dass, hey, wir haben einen liebenden Gott, der uns sein Herz zeigen möchte. Er möchte, dass wir ihn besser kennen, aber er möchte, dass wir auch in unserer Berufung und seine Herrlichkeit auch weiter zeigen. Weil das Hochfliegen bedeutet, hey, er gibt uns die Kraft, nicht, dass wir das von uns selber rausbekommen, aber er gibt uns die Kraft auch, wenn wir da hochfliegen, dass wir da auch stehen können, ja, dass wir da auch bleiben können und auch überwinden, egal welche Situation wir uns ran befinden. Und dann war halt so die Frage, hey, wie gehen wir dann hinein, weil wir wollen halt so Gott, wenn du den Psalm 42, das von Korah geschrieben ist, das ist halt so in den alten Bund, ja. Diese Leute haben Gott gesucht, aber ja, die haben sich gestreckt nach Gesetz halt, ja, was Mose denn gegeben hat. Aber jetzt und heutzutage, wir leben im neuen Bund, wo wir den Heiligen Geist haben, ja. Christus hat alles vollbracht und wir haben diese Freiheit, ja, uns da zu bewegen mit dem Heiligen Geist, ja. Und weil der Heilige Geist gibt uns die Kraft, auch irgendwo oder da hochzufliegen, wo wir, oder manchmal haben wir auch keine Worte, wo wir das auch, wir wissen nicht, wie wir beten sollen oder wir sind in Situationen, wir wissen keinen Ausweg. Weil der Heilige Geist hilft uns in dieser Situation, dass wir da rauskommen und ja, auch den Sieg da errungen können, ja. Ich muss nur so halt von Roman 8,26 lesen, weil ich glaube, das passt auch gut dazu, wo er sagt, dabei hilft uns der Geist Gottes in allen unseren Schwächen und Noten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Ja? Deshalb tritt Gottes Geist vor uns ein. Er bietet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ja, das ist schon stark. Der weiß schon bestimmt, was wir wollen. Und der betet, also der, ja. Und das ist gut zu wissen, das ist nicht unsere Kraft manchmal. Und wenn du das nicht weißt, hey, das Wort Gottes sagt, dass der Geist betet für uns in Sprachen oder in, was wir nicht auch, ja, da stellen können, ja. Und deshalb, die Gewissheit ist da. Wir sollen das auch nur im Glauben ziehen und lassen, dass der Geist Gottes halt auch für uns vertritt und uns da hilft, ja. Amen. Amen. Ja, dazu fällt mir ein, der Herr gibt zum Wollen das Vollbringen. Und der Herr kennt unser Herz, haben wir gerade gehört. Und er weiß natürlich auch, dass wir manchmal es nicht so richtig verstehen, manchmal gar nicht so richtig erkennen können. Und da steht der Heilige Geist für uns ein, er gibt uns dann auch Situationen, dass wir einfach diese ganzen Dinge, die Liebe des Vaters zum Beispiel, einfach erkennen können. In dem Moment, wo wir müssen natürlich auf ihn zugehen, also es ist genauso wie vorher schon gesagt, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, jetzt will ich mal warten, was da einfach so auf mich zukommt. So funktioniert es natürlich nicht. Vor allem unsere 21-Tage-Challenge, da gehen wir ja aktiv vor, da sagen wir, okay, wir wollen jetzt wirklich sehen, wir wollen hören, wir wollen dich erkennen. Und dann geschieht es halt. Zum Beispiel, der Herr erinnert mich dran, wenn ich zu meinen Enkeln gehe, dann sehe ich schon hinten am Flur, bei dem Gitter an der Türe, hören sie, dass ich da komme, und dann stehen sie da und dann geht's los. Ja, so, sie können noch nicht reden, mit anderthalb, da kann man noch nicht so reden, da macht man so, ja, und je näher ich komme, ja, wir müssen werden wie die Kinder. Ja, sie strecken sich aus und versprechen sich dann, dass ich einfach auch näher komme. Und so müssen wir es bei dem Herrn machen. Wir sagen, okay, Jesus, wir brauchen dich. Ja, das Ausstrecken und ganz klar zeigen, hier bin ich, nimm mich auf den Arm. Also nimm mich hoch. Ja, nimm mich über diese Schranke raus. Manchmal hast du ja auch so geistlich so ein Gitter vor dir, so eine geistliche Schranke, so wie die kleinen Kinder, dieses Türgitter, dass sie da nicht rausgehen und irgendwas anstellen oder wohin gehen. Und der Herr nimmt dich raus und dann bist du auf seinem Arm und er bewegt dich und dann kannst du schauen und er nimmt dich dann dorthin, wo total interessante Dinge sind. Der sagt ja, ich zeig dir Dinge, die du noch nie vorher gesehen hast, und das sieht man schon bei den Kindern. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann passiert das halt nicht. Wo ist das Problem? Das Problem liegt da oben, zwischen unseren Ohren. Also unsere Gedanken so sehr gefangen manchmal, dass wir es nicht blicken. Wir blicken es einfach nicht. Aber es geht um unsere Gedanken. Wir müssen dann bitten, dass er uns auf den Arm nimmt und höher trägt. Der Heilige Geist nimmt uns höher. Wir können es anders ausdrücken. Er gibt uns Wind unter unseren Flügeln, dass wir höher steigen können. Das ist immer dasselbe Bild. Wir kommen einfach eine Etage höher, wo unsere Gedanken keine Rolle mehr spielen, wo wir einfach vom Heiligen Geist her getragen sind und unsere Augen geöffnet werden, unsere Ohren geöffnet werden, und dann sehen wir diese ganzen Dinge, die wirklich relevant sind. Allerdings, es ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, auch unser eigenes Denken, unsere alte Identität hinter uns zu lassen. Und dann kommen wir in diese neue Identität rein, die der Herr uns gegeben hat. Und dann plötzlich erkennen wir, was es bedeutet. Siehe, ich mache alles neu. Es wächst auf, siehst du es nicht. Und das ist das, was ich jetzt habe ich so den Impuls, einfach dafür zu beten, dass jeder dieses Neue erkennt und dass das Neue aufwächst. Es wächst auf, Es geht nur darum, dass wir es erkennen und dann auch ergreifen. Herr, ich danke dir, dass du bei jedem von uns etwas Neues gemacht hast und dass dieses Neue jetzt aufwächst und bei jedem Einzelnen ins Bewusstsein kommt. Danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich durchwehst, uns unter die Flügel greifst und uns höher nimmst. Höher in dein Reich, dort, wo wir eigentlich zu Hause sind. Und dass du uns erkennen lässt, die Größe, die Höhe, die Breite, die Weite, die dein Reich bedeuten. Amen. Okay, bitte? Okay, das hat mich trotzdem erreicht. Ja. Okay, ich habe heute Nacht im Traum gehört, dass mein Thema ist, wahrscheinlich für heute Abend, Thema ist das durchlässige Herz und Gehorsam. Und ich habe mich dann gefragt, wo ist da die Verbindung? Und mein Eindruck war, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Jeder von uns, der Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, hat dieses neue Herz gekriegt. Ja, und das neue Herz sieht so aus, das ist das Jesusherz. Das heißt, da ist die ganze Liebe, die in Jesus ist, ist in diesem Herz drin. Und dieses Herz hat jeder von uns, die wir Jesus in unserem Leben haben, wenn wir unter seiner Herrschaft leben. Das fand ich ja schon mal. Ja, das muss man erst mal sacken lassen, das muss man erst mal so, das geht einem wirklich von oben bis unten durch. Dass ich das Herz habe, wie Jesus es hat, ist schon mal so gewaltig und so unfassbar. Und das alles, weil Jesus hier hing und es für uns getan hat. Wir haben das Herz von Jesus und es ist durchlässig. Das heißt, in Römer, glaube ich, heißt es, dass er seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Der steht nicht in homöopathischen Dosen oder so, oder so ein bisschen gerade so, dass wir uns über Wasser halten können oder so, sondern der steht ausgegossen. Und da stelle ich mir vor, hey, die Masse, also das ist wirklich überfließend, es trieft, es ist auch nicht irgendwie so eindimensional, das ist wirklich so, boah, das kann man sich gar nicht vorstellen, das pulsiert von Leben, das pulsiert von Liebe, von der Liebe, die er eben hat für uns. Und dieses Herz habe ich gekriegt. Und das Nächste, was ich gehört habe, war Unvergebenheit. Und ich dachte, Unvergebenheit, was hat jetzt das wieder miteinander zu tun? Und hatte dann so ein Bild von einem Herzen, das wie so in einem Sarkophag ist. Das ist wie so in Stein eingepackt. Und als ich der Spur so nachgegangen bin innerlich, war mir irgendwie klar, Jesus gibt uns dieses Herz, das ist so sein Teil. Er hat es getan, er hat uns dieses Herz geschenkt. Und es heißt ja immer auch, wir haben auch einen Anteil, ja, dass dieses Herz auch nach außen darf, ja, dass diese Liebe, die in unserem Herzen ausgegossen ist, dass die auch sichtbar wird für die anderen, für unser Umfeld, für unsere Familien, für unsere Geschwister. Und manchmal fragt man sich dann schon, warum ist vielleicht bei mir so nicht diese Liebe, diese Jesusliebe immer so sichtbar? Und ich glaube, dass wenn ich dieses Wort heute Nacht gekriegt habe, Unvergebenheit, glaube ich, ist das für jemanden, der zuhört. Und ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du manchmal diese Liebe noch nicht spürst zum Nächsten, nicht spürst zu dir selber vielleicht sogar, ja? Vielleicht hat es damit zu tun, dass da noch so ein Stachel von Unvergebenheit ist. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat dir alle Fähigkeiten gegeben. Er verlangt von uns niemals etwas, wo er nicht auch uns das Handwerkszeug gibt, wo er sagt, guck, so geht's. Ja? Und er hat uns das ins Herz gegeben, weil diese Liebe, die kann vergeben. Ja. Und manchmal beginnt es so im Kopf, dass man so mit dem Verstand sagen muss, ich entschließe mich, ich vergebe. Das fühlt sich nicht immer so an, als ob das schon passiert ist. aber die Seele muss sich dem beugen. Das wird mehr und mehr. Beschließ, ich vergebe. Und geh diesen Schritt, dass du dir vornimmst, wenn ich merke, da fliegt mich was an Anstoß oder so, ich vergebe, so schnell wie möglich. Es ist auch eine Übungssache und du wirst frei werden. Jesus verspricht uns das, ja, dass wir frei werden können. Aber es ist unser Part, den wir gehen dürfen. Ja. Es ist auch ein Stück weit ein Gehorsamsschritt. Weil wenn er zu uns sagt, dass er uns frei sehen möchte, er hat uns schon frei gekauft. Und dass wir das immer mehr auch spüren und es sichtbar wird durch uns auch in dieser Welt, dann ist das was, dann dürfen wir ihm das glauben. Und irgendwie fiel mir meine Tochter ein, weil ich dann gemerkt habe, Gehorsam hat was mit Glauben zu tun. Ja? Manchmal, wenn ich sie um was bitte oder irgendwie so ein Statement mache, dann sagt sie, bist du sicher? Und dann denke ich mir, manchmal sind wir auch so. Wenn Gott uns sagt, so geht's und ich sage dir, wie du in Freiheit kommst, als wenn wir innerlich so denken, bist du sicher? Ja, weil uns es einfach schwerfällt, diese Dinge zu tun und diese Schritte zu tun. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie wir in Freiheit kommen. Und da dürfen wir Jesus glauben. Wenn er uns sagt, vergib, dann wirst du frei, dann ist es die Wahrheit. Und dann sollten wir nicht fragen, bist du dir sicher? Ja, dann sollten wir sagen, danke Herr, dass du mich daran erinnerst. Ja, und ich gehe diesen Schritt. Und du kommst in eine Freiheit, wie du sie noch nie gekannt hast. Ja. Und du wirst auch immer schneller sein. Also am Anfang dauert es manchmal, bis du drauf kommst, was jetzt dran ist. Und du wirst irgendwann mal wenn du da nicht locker lässt und dran bleibst, dann wirst du merken, dass du solche Anflüge schon von weitem siehst. Dass er sagt, oh, irgendwas stößt mich gerade an der Person. Wie hat die mich denn heute angeguckt? Nein, lass das nicht zu. Im Zweifelsfall, geh auf sie zu. Oft sind es ja Geschwister. Das ist so meine Erfahrung. Ich glaube, weil der Feind es liebt, da Zwietracht zu streuen. Ja. Lass das nicht zu. Wenn du das von weitem fliegen siehst, dann geh hin und sag, du, können wir mal geschwind reden? Und meistens löst sich das dann auch. Ja. Lass es nicht zu, dass da Zwietracht, Streit oder irgendwie ein komischer Gedanke ist. Ja? Weil wir können es uns heutzutage nicht leisten. Konnten wir eigentlich noch nie, aber jetzt gerade erst recht nicht. Ja? Weil außen wird es heiß, aber bei uns auch. Und zwar möglichst in der Liebe. Also die Liebe sollte immer heißer werden. Ja? Und wir können es uns nicht leisten. Ja, auf gar keinen Fall. Ja. Ohne Verdammnis, das ist mir noch ein Anliegen, ohne Verdammnis, wenn du das siehst. Und wenn du den Eindruck hast, das gilt für dich, nimm das für dich. Jesus, wenn du mir sagst, dass ich das kann, dann kann ich das. Amen. Amen. Amen. Wenn er sagt, dass ich es kann, dann kann ich es. Ist einfacher. Wenn er sagt, ich kann es, dann kann ich es. Sag mal, er sagt, ich kann es, also kann ich es. Weil das Gute ist, er sagt, du kannst. Halleluja. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass du es nicht kannst, wer hat schon mal das Gefühl gehabt, dass es nicht kann? Okay, die anderen schlafen entweder oder sie haben den Geist der Lüge auf sich. Okay, da habe ich dir noch einen guten Vers zum Schluss. Und zwar heißt es Hebräer 7, Vers 25, das hat mich heute so bewegt. Daher kann er, also Jesus, er kann die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also auf modernem Deutsch, daher kann er die auch vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, also durch Jesus zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten oder für sie Fürbitte zu tun. Es ist doch der Hammer, mach dir mal bewusst, Wenn du nicht weiter weißt, wenn du nicht weißt, wie es geht, wenn du vielleicht daran zweifelst, ob du es kannst oder wenn du sogar an dem Punkt bist, wo du sagst, oh, ich habe total versagt und ich weiß überhaupt nicht mehr weiter und es ist totales Chaos, dann gibt es da einen, wenn du in Jesus bist und wenn du zu Gott kommst in Jesus, ja, also wenn du einfach dich auf Gott ausrichtest in Jesus, dann heißt es hier, er tut für dich Fürbitte. Er steht für dich ein. Und das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo das so steht, sondern es sind mehrere Stellen, wo das so steht. Er steht für dich ein. Und wie viele von euch glauben, dass die Gebete von Jesus erhört werden? Amen. Das heißt, weißt du, aus deiner eigenen Kraft wirst du es nicht schaffen. Aus deiner eigenen Kraft wirst du deine Seele nicht erretten. Aus deiner eigenen Kraft wirst du nicht den Durchbruch in einer Situation haben. Aber du tust es deine. Und wenn du ans Ende von deinem kommst, dann ist immer noch Jesus da, der für dich eintritt. Das ist der Hammer. Amen. Ja, wir tun das unsere, das haben wir heute Abend ja schon öfters gehört. Aber wenn wir ans Ende kommen mit unserem, dann kannst du dich darin oder dann kannst du dir bewusst machen, wow, dann kannst du zu Gott einfach kommen und sagen, okay, ich gebe es dir ab, ich lass es los, mach du, was auch immer, deine Angst, deine Sorge, dein Nicht-Verstehen, Nicht-Wissen, wie es geht. Und in dem Moment, wo du in Jesus zu Gott kommst, beginnt Jesus für dich einzutreten. Der powerfulste Fürbitter des ganzen Universums, ja. Hier in Hebräer 7 heißt es, er ist der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, ja. Das heißt, er ist nach dieser ewigen Ordnung. Es ist nicht ein Priester, der ständig neu, sozusagen sich reinigen muss, um wieder in das Allerheiligste zu gehen und so das Volk zu vertreten, ja. Die Priester haben ja das Volk vertreten vor Gott, aber sie mussten sich ständig reinigen, immer diese Rituale, und dann durften sie nur zu bestimmten Zeiten überhaupt reingehen und so weiter. Aber Jesus ist ein hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das heißt einer, der immer Zutritt hat, weil er ewig ist und weil er schon rein ist. Das heißt, er hat immer das Ohr des Vaters. Amen. Das heißt, sein Gebet wird immer erhört. Und selbst wenn du versagst, er betet für dich, dass du es am Ende schaffst. Er kann deine Seele, heißt es, völlig erretten. Das heißt, er kann dir und er wird dir in jeder Situation am Ende oder er wird dich am Ende in jeder Situation immer als Sieger rausgehen lassen. Egal, wie es zwischendurch aussieht. Das heißt, erretten. Ja? Er wird dich am Ende immer im Triumphzug rausgehen lassen. Immer, am Ende wird immer Herrlichkeit stehen für dich. Egal, durch was du durchgehst, aber am Ende wird Herrlichkeit stehen. Dafür steht er ein, verstehst du? Das liegt im Endeffekt nicht mal an deinem Verhalten, sondern es liegt daran, dass er einsteht. Also Jesus hat was Gewaltiges gesagt zu einem der größten Versager der Weltgeschichte, in einem Moment der größte Versager der Weltgeschichte, dann später war es nicht mehr, aber in einem Moment der größte Versager der Weltgeschichte, nämlich der Jünger Petrus, ja, der in dem Moment, als Jesus verhaftet wurde, vorher hat er große Klappe gehabt und hat gesagt, und ich werde dir folgen bis in den Tod und was auch immer. Ja. Und ihr wisst ja, wie die Geschichte war. Und dann hat er versagt. Er hat einfach Angst bekommen. Er hat es einfach nicht gepackt. Er hat einfach, als die Magd ihn angesprochen hat und gesagt hat, hey, du gehörst doch auch zu dem Jesus, hat er einfach aus purer Angst hat er gesagt, nein, nein, ich kenne ihn gar nicht. Ja. Das war totales Versagen. Weißt du, und das hätte ihn völlig aus der Bahn werfen können. Aber was hat Jesus gesagt, bevor er ihm angekündigt hat, dass er versagen wird? Ja, Jesus wusste ja, dass er versagen wird, ehe der Hahn und so weiter kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und so. Aber bevor er ihm das gesagt hat oder als er ihm das gesagt hat, hat er ihm zugleich gesagt, er gesagt, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Das heißt, warum hat es Petrus am Ende gepackt? Warum ist Petrus umgekehrt? Warum ist Petrus am Ende wiederhergestellt worden? Warum ist Petrus am Ende als Sieger rausgegangen? Warum wurde Petrus am Ende zu einem der größten Apostel der Menschheitsgeschichte? Nicht, weil er so toll war, nicht, weil er so stark war, nicht, weil er alles richtig gemacht hatte, sondern weil Jesus für ihn gebetet hat. Amen. Und derselbe Jesus ist auch dein Fürbitter. Derselbe Jesus betet für dich. Er tritt für dich ein, mach dir das bewusst immer mal wieder. Weißt du, gerade dann, wenn du vielleicht in Ängsten bist oder in Nöten bist oder so, dann verbinde dich mit Gott in Jesus. Einfach, weißt du, du musst gar nichts bringen, du musst gar nichts sein. Verbinde dich einfach mit Gott und du kannst dir bewusst sein, jetzt beginnt Jesus für dich zu beten. Er beginnt für dich einzutreten. Also und da kommen die Lösungen, da kommt die Errettung. Deswegen kann Paulus sagen, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder. Halleluja, das finde ich auch genial. Weißt du, mehr als Überwinder. Ich meine, ich bin schon gern Überwinder, aber mehr als Überwinder. Das heißt, du kommst nicht so nach dem Motto, weißt du, so klar, weißt du, wenn zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft ein Spiel gewinnt, ja, dann kommen sie raus als Sieger, aber sind auch ziemlich fertig am Ende. Ja. Also normalerweise, also es sei denn, es ist jetzt wirklich, also ja gut, also ich meine, die gerade jetzt in der Europameisterschaft, die Gegner, die sie haben, die sind ja alle auch ziemlich gut. Das heißt, die gewinnen immer gerade so, wenn sie gewinnen. Ja? Also mal ein bisschen mehr drüber und mal ein bisschen weniger drüber, aber sie sind auf jeden Fall fertig am Schluss. Ja? Das heißt, sie gewinnen, ja, sie gewinnen, aber sie haben überwunden. Aber weißt du, Jesus sagt, oder Paulus sagt, in Jesus sind wir mehr als Überwinder. Das heißt, wir gewinnen nicht nur, sondern wir hüpfen auch noch mit Leichtigkeit vom Platz. Amen. So, ach, was war das? Okay, wieder als Sieger rausgegangen. Verstehst du? So, weißt du, es wäre so, wie wenn sie nach der Fußballnationalmannschaft gefragt werden, und so, wie geht's Ihnen und so, haben sie schwer geschwitzt und sagen, geschwitzt? Nö, wieso geschwitzt? Nö, das war jetzt nicht sehr an. Also das nenne ich mehr als Überwinder, ja. Ohne zu schwitzen, zu gewinnen. Halleluja. Amen. Das hat nur kein Fußballer geschafft. Amen. Aber in Jesus sind wir mehr als Überwinder. Warum sind wir es? Weil er für uns eintritt. Amen. Weil du einen hohen Priester hast, der für dich eintritt und der das volle Ohr des Vaters hat und dessen Gebete immer erhört werden. Deswegen bist du mehr als ein Überwinder. Halleluja. Mach dir das bewusst, weißt du, an jedem Tag, an dem du durchs Leben gehst, weißt du, Jesus betet für dich, dass du es schaffst. Du wirst Fehler machen auf dem Weg, das ist ihm auch bewusst. Deswegen muss er ja für dich beten. Ja. Ja klar, wenn du alles perfekt machen würdest, müsst du nicht beten für dich, ja. Wenn du schon selber völlig rein und immer nur perfekt drauf wärst, müsst du nicht für dich beten. Aber du wirst Fehler machen, aber er betet für dich. Und seine Gebete werden immer erhört. Darum kann er die völlig erretten, heißt es da. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass deine Seele ankommt am Ende. Er betet für dich und deine Seele wird es schaffen, weil das ist die ultimative Errettung. Es ist nicht nur der Sieg in einer bestimmten Situation, sondern die ultimative Errettung ist die, dass du deine Seele mit deiner Seele am Ende zum Vater kommen kannst. Und dass du am Ende, dass du deine Seele errettest, ja? Dass sie aus dem Machtbereich der Finsternis endgültig herausgerissen ist und bleibt und in Ewigkeit bei Gott ist. Das ist die völlige Errettung und das schafft er durch seine Gebete. Amen. Halleluja. Willst du ihm einfach mal danken, dass er für dich betet? Gerade jetzt, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ah, oh, Herr. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du für uns betest, Herr, dass du so ein treuer Fürbitter bist, ein treuer hoher Priester für uns, nach der Ordnung Melchisedeks, Herr. Herr, dass du für uns im Riss stehst, Herr. In jedem Moment, Herr, wo wir einfach in dir zum Vater kommen, Herr, wo wir auf den Vater schauen, als die, die in dir sind, Herr. Herr, wo wir ans Ende kommen, unseres Verständnisses, wo wir ans Ende kommen, unsere Ideen, unsere Möglichkeiten, unsere Kraft, Herr. Ja, wo wir vielleicht sogar Ängste haben, in Nöten sind, wo auch immer einfach unterwegs sind, Herr. Herr, aber wir verbinden uns mit dir, Herr. Und wir wissen, du betest für uns, Herr. Und wenn wir es gerade so bis knapp vor die Ziellinie vielleicht schaffen würden aus eigener Kraft, aber nicht weiterkommen würden, dann wird es dein Gebet sein, das uns über die Ziellinie bringt, Herr. Halleluja. Dein Gebet wird es sein, Herr, das unsere Seele über die Ziellinie bringt. Dein Gebet wird es sein, das uns auch am Ende unseres Lebens, wenn wir eines Tages unseren letzten Atemzug tun, Herr, dein Gebet wird uns über die Ziellinie bringen, Herr. Danke, Herr. Herr, dass wir nicht auf uns selber Vertrauen brauchen, Herr, sondern dass wir uns auf dich verlassen können, Herr. So wie du Petrus durchgebracht hast, so bringst du uns durch, Herr. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, für dieses Vorrecht, Herr, Kinder Gottes zu sein durch dich, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir dich an deiner Seite, an unserer Seite haben, Herr. Und so wissen wir und haben die feste Zuversicht in allem, sind wir mehr als Überwinder. Halleluja. Und wir schaffen es. Amen. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, du schaffst es. Halleluja, weil er für dich eintritt. Der mächtige Hohepriester. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Herr, dass wir dich haben dürfen, Herr. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus.